Hier ist die Lokalredaktion. Ich bin Philipp Kessler und habe für Sie folgende Themen: Verkehrsunfall auf der B6, Fahrradroute zum Thema Wolf und Drakenburg bezwingt Diepholz. Radio Mittelweser. Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Am Samstagabend ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 6 zwischen Nienburg und Langendamm. Ein rumänischer Fahrer mit Anhänger versuchte, einen PKW in Richtung Bremen trotz Überholverbot zu überholen. Der Rumäne übersah dabei ein entgegenkommendes Fahrzeug. Das Ausweichmanöver misslang und die Fahrzeuge kollidierten. Während die Insassen des zu überholenden Fahrzeugs unverletzt blieben und der rumänische Fahrer nur leicht verletzt wurde, mussten die Insassen des entgegenkommenden Fahrzeugs für Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Über die Schadenshöhe und den genauen Unfallhergang konnte die Polizei keine Angaben machen. Die Bundesstraße 6 war über eine Stunde komplett gesperrt. Die Klimaschutzagentur Mittelweser zeigt noch bis einschließlich Mittwochabend den Film Power to Change – Die Energierebellion im Nienburger Kino. Der Film befasst sich mit der Energiewende in regionalem Bezug. Kinobetreiber Holger Glendorf betont den direkten Themenbezug zum hiesigen Kino. Wir haben seit fast 4 Jahren hier das Kino in Nienburg übernommen und hier wurde die letzten 40 Jahre nichts mehr gemacht. Hier waren Holzfenster drin, die durchzogen, die sind neu. Es ist die Heizung so alt gewesen, dass es nach Öl gerochen hat. Wir haben also über 50% der Energiekosten damit eingespart mit der neuen Heizung. Der Vorbau ist isoliert, dass auch die Energie dementsprechend hier im Haus bleibt. Wir haben eine Photovoltaikanlage oben auf dem Dach drauf, dass wir 30-40% unserer Energie selber hier im Kino verbrauchen. Also von daher ist das schon ein interessantes Thema. Am 17. April wird ein neuer Fahrradrundweg zum Thema die Rückkehr der Wölfe eröffnet. Gekennzeichnet ist die Route mit einem Logo, ein Schieber, auf dem ein Wolfskopf dargestellt ist. Sie führt von Dörferden durch größere Wald-, Moor- und Heidegebiete sowie ausgedehnte Grünlandbereiche rund um das Lichten Moor. Außerdem sind auf der Route 7 Informationstafeln angebracht worden. Der TuS Drakenburg lebt wieder. Mit einem 2:1 Erfolg in Diepholz am 24. Spieltag der Fußball-Bezirksliga gelingt dem TuS erstmals in dieser Spielzeit der Sprung auf den Relegationsplatz. Noch vor einigen Wochen waren die Drakenburger um Trainer Wolfgang Axmann schon für sicher abgestiegen deklariert worden. Der freut sich nun über diesen Sieg. Man kann sich beschreiben, wir haben verdient gewonnen. Das war so wichtig heute hier und ja, die Anspannung ist immer noch nicht ganz abgefallen. Insgesamt haben wir 3 Tore gemacht. 1 wurde uns aberkannt, warum auch immer. Aber gut, im Endeffekt gereicht und nur das alleine zählt. Weiterhin gewinnt Steimke gegen Landesbergen mit 2:1. Maglohe kommt gegen Heiligenfelde mit 1:5 unter die Räder und Uchte fertigt Hoja überraschend hoch mit 6:0 ab. Im Tabellenkeller wird es für Maglohe zunehmend enger. Der SC rutscht ab auf einen Abstiegsplatz. Der SC Uchte rückt vor auf Rang 4. Das waren die Lokalnachrichten am Montagmorgen auf Radio Mittelweser.